Die vergangene Nacht hat gezeigt, Union und SPD haben genug voneinander, sind sich überdrüssig geworden, wünschen sich das Ende der mehr und mehr als Zwang empfundenen Zusammenarbeit herbei und zeigen das auch ganz unverhohlen. Diese große Koalition hat sich 3,5 Jahre lang dadurch ausgezeichnet, dass beide Seiten zum Kompromiss verdammt waren. Jetzt, wo das Ende in Sicht ist, in gut 6 Monaten wird gewählt, bricht der Frust durch. Wer nicht entscheiden muss, der lässt es eben bleiben. Und die Spitzen der Regierungsparteien, die sich seit Jahren kennen und eigentlich geübt sind im Umgang miteinander, können nicht einmal mehr miteinander reden. Nur so ist zu erklären, dass nach stundenlanger Verhandlung weit nach Mitternacht nur ein Minimalkompromiss gelungen ist und dazu noch einer, der ohnehin von Finanzpolitikern beider Lager ausgehandelt worden war und der nur abgenickt werden musste. Über die Vergütung von Managern soll künftig etwas demokratischer und transparenter entschieden werden und sie sollen ihre Aktienoptionen erst etwas später einlösen dürfen. Das war's. Details verweisen die Parteispitzen etwas unwirsch zurück an die Arbeitsgruppe, aber dort lag die Causa Managergehälter ja vorher auch schon monatelang. Der Widerwille der Großen Koalition, die verbleibenden Probleme in der gegebenen Zeit zu lösen, ist übermächtig geworden, er hemmt und lähmt jede Initiative. Kein Wunder, dass Oppositionspolitiker höhnisch fragen, wer dieses Land bis zum September eigentlich regieren soll und wer es durch die schwere See der Wirtschaftskrise steuern wird. Aber anstatt jetzt Handlungsfähigkeit zu zeigen, zelebrieren die Regierungsparteien den Konflikt und nutzen jede Gelegenheit, sich voneinander abzugrenzen und auf Meinungsunterschiede hinzuweisen. Dazu, so sieht es aus, war dieser Koalitionsausschuss noch gut genug. Aller Welt zu zeigen, dass es miteinander nicht mehr geht. Warum sonst hätten die Sozialdemokraten in letzter Minute all die Themen eingebracht, von denen von vornherein klar war, dass die Union auf die Schnelle nicht zustimmen kann? Vom NPD-Verbot über ein Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger bis zu der Frage, ob an Süchtige künstliches Heroin abgegeben werden darf. CDU und CSU haben sich dann revanchiert, indem sie ein einheitliches Umweltgesetzbuch erfolgreich verhindert haben. Eigentlich steht im Koalitionsvertrag, dass es geschaffen werden sollte. Daraus wird jetzt nichts mehr. Neue Mehrheiten, so das Fazit der Fraktionsvorsitzenden, sollen alles wieder gut machen und dann endlich dafür sorgen, dass die eigene Linie wieder sichtbar wird und nicht ständig vom jeweiligen Gegenüber bis zur Unkenntlichkeit verwischt wird. Die vergangene Nacht hat gezeigt, dass die Kompromisskanzlerschaft von Angela Merkel an ihre natürlichen Grenzen gestoßen ist. Die Frage, wie man Dinge unter einen Hut bringt, die gegensätzlicher nicht sein könnten, muss also gar nicht mehr gestellt werden, denn es ist kaum noch jemand da, der überhaupt will, dass zusammenpasst, was einfach nicht zusammengehört.